Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ging an das zweiteilige Hörspiel »Die Pranke der Natur und wir Menschen«, »Das Erdbeben von Japan, das die Welt bewegte« und »Das Zeichen von Tschernobyl« von Alexander Kluge, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2011. Wir zitieren aus der Begründung der Jury. Hörspiel als Reflexion aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und Diskussionen, das gelingt vorbildhaft in Karl Bruckmeiers Bearbeitung von Texten Alexander Kluges in dem Stück »Die Pranke der Natur und wir Menschen«, »Das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte« und »Das Zeichen von Tschernobyl«, das der Bayerische Rundfunk in zwei jeweils rund einstündigen Teilen ausstrahlte. Das Hörspiel beeindruckt durch seinen Formenreichtum. Da hören wir die musikalische Performance von Gustav, die ironisch Mutationen beschwört oder im Hawaii-Stil ein mächtiges Beben besingt, das nicht verhindert, dass sich auch danach alles regt und bewegt wie zuvor. Der Tsunami und die Atomkatastrophe von Japan finden sich im Gang der Erd- und Menschheitsgeschichte wieder, denn kurz vor dem Desaster von Fukushima haben japanische Forscher herausgefunden, dass 1000 Jahre zuvor eine ähnliche Welle für Verheerungen gesorgt haben muss. Diese Information löst das Hörspiel in einer Vielzahl von Sprechertexten und Dialogszenen auf. Kluge, ein Technologiekritiker auf der Höhe der Zeit, ein wacher Kommentator und origineller Historiograf, der in Karl Bruckmeier einmal mehr einen Kollaborateur gefunden hat, der seinen Gedanken Stimme und Töne verleiht. Wir senden beide Teile des ausgezeichneten Hörspiels. Es sicheln und mähen von Ost nach West die apokalyptischen Reiter. Doch ob Hunger, ob Durst, ob Krieg oder Pest, es regt und bewegt sich weiter. Ein mächtiges Beben entankert das Land und es wütet und rüttelt mit Eifer. Ich hab Welten und Himmel schon einstürzen sehen und doch regt und bewegt sich stets weiter. Eklatant, souverän sich Vulkane vergehen und es zucken verglühende Körper. Ich hab Welten und Himmel schon einstürzen sehen und doch regt und bewegt sich stets weiter. Ich hab Welten und Himmel schon einstürzen sehen und doch regt und bewegt sich stets weiter. Sei ein Schiff einer mächtigen, reißenden Flut, ergebener Begleiter. Strebt nach Land, sehnt die Bucht, denn die Welle, sie bricht, danach regt und bewegt sie sich weiter. Ich hab Welten und Himmel schon einstürzen sehen und doch regt und bewegt sich stets weiter. Alexander Kluge, »Die Pranke der Natur und wir Menschen«, »Das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte« und »Das Zeichen von Tschernobyl«, Teil 1. Sie konnte in die Zukunft sehen. Sie wendete die Gabe ja nicht in großem Stile an, nur im Notfall.